Wenn ich auch nichts von den Dingen verstehe, eins weiß ich genau. Es gibt ein eigenes Paradies für die Frau. Für uns, die wir den ganzen Tag dienen, in dunklen Büros, bei den Schreibmaschinen. Dort sind wir den ganzen Tag ausgeschlafen und schon zum Frühstück gibt es Sahne und Kuchen. Und da soll mal einer versuchen, uns was zu schaffen. Na, ich danke, der hat nichts zu lachen. Und in der ewigen Seligkeit bekommen wir täglich ein neues Kleid. Und jeden Abend wird ausgegangen. In einem Kleid mit richtigem Dekolleté. In ein Theater oder Konzertcafé. Und statt der verdammten Schreibmaschine bekommt jede von uns eine Limousine. Dort ziehen wir mit einer Jazzband-Kapelle mal ein. Und die Frau vom Chef darf nicht hinein. Auf, fein!